was mein Kopf, wie du noch was dein Kopf. Am Jago bis na ti, koli mi tu skati, njanko i mati. Am Jago bis na ti, koli mi tu skati, njanko i mati. Bye. Ой, ми мене, ой, ми ж мене.